1. Hort mir zu, dir nat gerechte Keatstrebt und Jahwe sucht. Betrachtet den Felsen, ausdem er gehauen wordet, und die Grube, aus der er gegraben wordet. 2. Schaut auf Abraham, euren Stammvater, und auf Sarah, die ug geboren hat, den ich berief in, als er noch all ein war, signeten und ließen zu einem großen Volk werden. Den. 3. Den Jahwe word Zion trosten und all ihr ruinen wieder aufbauen, in dem ihr wust in ein Paradies und ihr einod in einen Garten Jahwe's verwandelt, wo Freud, Jubel, dankend Lobgesang zu fin den sein werden. 4. Hort auf me, Volke, und achtet auf me, Nationen, den von mir get way sang aus, und mein recht word den Volken als lick dienen. 5. Mein gerechte keet not schnell und mein heil tritt haveer. Warend mein mark die Volke rich ten word, die Kustenlander warten auf mich und vertrauen auf mein stork. 6. Blickt zum Himmel auf und schaut auf die Erde unter euch, den der Himmel word y rauch verge hen, die Erde y ein Kleid zerfallen und ihr Bewohner y mucken sterben, doch mein heil word uig bestehen und mein gerechte keet niemals enden. 7. Hort auf mich, die die gerechte keet kent, mein Volk, in dessen hasen mein way sung wont. Furchtet uk nicht vor der Schmark der Menschen und last uk nicht von ihren Beskimpfungen erschrecken. 8. Den die Mot word sie fressen y ein Kleidungsstück, und der Wurm word sie verzehren y wool, doch mein gerechte keet word uig bestehen, und mein heil bis in all generation in. 9. Erwash, Kleider ditch in stork, du arm Jahwe's. Erwash y in den Tagen der Vorzeit, in den Generation in der Vergangenheit. Warst du es nicht, der Reibschmetterte und den Drachen Dirtschbort? 10. Warst du es nicht, der das Meer Ostrocknied, die Wasser der großen Tief, und die Meere Stephen zu einem Weg markte, damit die Erlisten hin Dirtschien konnten? 11. Die von Jahwe Erlisten wer den zu Ruckeren und MIT Jubel nach Zion kommen, wo bei uige Freud ihr hoopte kront, sie wer den Freud und one fin den, warend kumme und süften entfliehen. 12. ICH selbst bin es, der Juk trostet. Werum furchtest du dich vor Sterblichen Menschen und vor Menschenkinden, die y gra verge hen? 13. Werum vergest du Jahwe, deinen Skopfer, der den Himmel ausbreitet und die Erde grundet, und sittest standig vor dem Zorn des Unterdruckers, der darauf abzielt, dich zu vernichten. Wo ist nun der Zorn des Unterdruckers? 14. Der Gefangene word schnell befreit, a word nicht im Gefangnis sterben und auch nicht in brot mangeln. 15. Den ich bin Jahwe, den Gott, der das Meer aufwult, so das sein wellen tosen, Jahwe der Hirscheren ist sein Name. 16. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und dich im Schatten meiner Hand geborgen, einen neuen Himmel auszubreiten und ein neue Erde zu gründen, und zu Zion zu sagen, du bist mein Volk. 17. Erwash, stay auf, Jerusalem. Du ist aus der Hand Jahwe's den Beschesein's Zorns getrunken, den Tormelkelch bis zur Nage geleert. 18. Von all den Sonen, die sie geboren und groß gesogen hat, gab es niemand den, der sie vertioder und der Hand nahm. 19. Zweifachs Unglück hat dich getroffen, zerstoring und verwustung, Hunger und Schwert, wer konnte dich bedorn oder trosten? 20. Dein Sonlagen ohnmächtigen Allen Strassnecken, y ein Antilope im Netz gefangen, dasi von Zorn Jahwe's, der Schelt deines Gottes, überwältigt wären. 21. Darum hor dies, du elend, die du trunken bist, jedoch nicht von Wein. 22. So spricht dein Herr, Jahwe, dein Gott, der für sein Volk eintritt, sieh, ich habe den Tormelbecher. Den Kelsch meins Zorns, aus deiner Hand genommen, du wirst in niemals wieder trinken müssen. 23. Ich word in statt dessen deinen Unterdrucken in die Hand geben, die zu dir sagten, buck dich, damit wir über dich hinwegehen können, so dass du deinen Rücken y den Erdboden und ein Straß für die übergenden Mädchen mustest.